heißen Lebensstürmen. Hin und her, dein Schifflein schwankt. Berge gleich sich Wogen türmen und dein Haupt, dein Herze bangt. Wenn dich Angst und Zweifel schrecken, dir die letzte Stütze bricht, Jesus kann dich schirmend decken, glaube, er verlässt dich nicht. Wenn der treueste Freund auf Erden treulos dir den Rücken kehrt, deine Feinde viele werden, keiner sich als treu bewährt. Wenn du dich in deinem Hoffen siehst, getäuscht in dir, deines Lebens niemand tröstend zu dir spricht. Menschenhilfe ist vergebens, wenn im Tod dein Auge bricht. Trau in kindlich froher Weise, nach der sturmbewegten Reise darfst du ruhen an Jesus.